Die Rapper haben unsere Jugend verkorkst. Nur Lieder über Arschverkehr und Massenmord. Das konter ich gechillt mit nur einem kleinen Wort. Mit Liebe, mit Liebe. Ich lebe im Einklang mit Pflanze und Tier. Ich esse nichts, was auch nur einen Schatten wirft. Bin Stufe 4 Veganer und ich bringe euch hier die Liebe. Denn die Welt, sie braucht mehr Liebe. Liebe, Liebe auf der Blumenwiese. Ohne die Liebe geht es nicht weiter. Liebe kann unser Bewusstsein erweitern. Liebe, Liebe, Liebe auf der Blumenwiese. Manchmal ganz kuschelig, manchmal ganz hart. Jeder liebt ebenso, wie er es mag. Ja, Liebe, Liebe, Liebe, Liebe. Schöner Tag. Liebe, Liebe. Beat it, beat it. No one wants to be defeated. Sure, the